svada. Hat voll ausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Souverän fühlt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnenende ist der Eisberg zu sehen. Majestätisch mit Polig und Bogen schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Mit dem Glas in der Hand und die Flut wischt das Licht.